Kundgabe 3271. Empfangen durch Bertha Dodder am 27.09.1944. Kraftzuleitung. Sich öffnen. Geistige Freunde. Jeder Kraftausstrahlung müsstet ihr euch öffnen, die euch aus dem geistigen Reich berührt, indem ihr stets und ständig den Willen aufbringet, Fühlung zu nehmen mit den geistigen Kräften durch bewusstes Versenken in geistige Fragen. Dies kann geschehen durch Gebet um seelisches Reifen, durch einen zu Gott gewandten Gedanken um rechten Willen und rechtes Wissen, durch Bitten um Führung und Hilfe in allen irdischen Angelegenheiten und durch längeres Verweilen in geistigen Gedanken oder innerer Selbstbetrachtung. Immer gebt ihr dadurch euren geistigen Freunden Gelegenheit, sich eures Denkens zu bemächtigen. Und immer bedeutet dies ein Zuströmen geistiger Kraft. So wie ihr bewusst durch das Erdenleben geht, dass dieses euch eines geistigen Zweckes wegen gegeben ist, werdet ihr von geistigen Kräften niemals verlassen sein. Und dann können sie auch ständig die Kraftausstrahlung von Gott auf euch übertragen. Und ihr werdet reifen an eurer Seele. Ihr werdet zunehmen an Wissen, das der Wahrheit entspricht. Euer Lebenswandel wird dem Willen Gottes entsprechen, weil ihr die Kraft aufnehmet, auszuführen, was sein Wille euch vorschreibt. Und solange ihr diese Verbindung mit geistigen Kräften aufrechterhaltet, werdet ihr nur einen geistigen Fortschritt verzeichnen können. Denn die Liebe treibt die Wesen des Lichtes dazu, euch zu geben, was sie in aller Fülle besitzen. Und durch ihre Gaben müsstet ihr reifen. Jeder Gedanke, der dem Guten zugewandt ist, ist eine Äußerung dieser Lichtwesen, die ihr also gedanklich aufnehmet. Er ist Kraft aus Gott, die euch zum Liebeswirken antreibt und die euch auch veredeln muss, so ihr den in euch auftauchenden Gedanken Folge leistet, das heißt, den nun angeregten Willen zur Tat werden lasset. Und auch zur Ausführung der Tat strömt euch die Kraft zu von Gott, so wie ihr euch dieser öffnet, also sie bewusst anfordert durch das Gebet. Und dieser Vorgang der Kraftausstrahlung aus Gott wird so lange vor sich gehen, wie der Mensch die Verbindung mit dem geistigen Reich aufrechterhält, also willig ist, sich von den geistigen Kräften leiten zu lassen, auch wenn er in Erfüllung irdischer Aufgaben das bewusste Denken an geistige Fragen unterbricht. Denn die Lichtwesen wissen um den Willen des Menschen, und solange dieser nicht ihnen abgewandt ist, durch weltliche Begierden oder offensichtliche Verbindung mit Gott abgewandten Kräften, durch sündiges Handeln oder Denken, verlassen sie den Menschen nicht und leiten ihn auch irdisch zu rechtem Denken und Handeln an. Denn sie haben den Auftrag von Gott, ringenden Menschenkindern zu helfen, und auch ihre eigene Liebe treibt sie zu ihrem Hilfswerk. Und da sie ständig Kraftempfänger sind, teilen sie auch diese aus, so wie sie nur begehrt wird. Und darum soll der Mensch unentwegt die Kraft von Gott anfordern. Er soll nichts meistern zu können glauben ohne diese, denn ihr Menschen seid schwach, so wie euch nicht Hilfe gewährt wird von oben. Gott aber lässet euch nicht allein in eurer Schwäche, sondern er stellt euch für eure Lebenszeit Lichtwesen zur Seite, die euch unterstützen sollen und können im geistigen Streben, so wie ihr euch öffnet, so wie ihr ihnen Gelegenheit gebt, einflussreich auf euch einwirken zu können, so wie ihr euren Willen bewusst hingebet denen, die ihn lenken in der rechten Richtung, weil ihr zum Guten bereit seid, weil euer Wille Gott zustrebt. Es ist dies kein Beeinträchtigen des freien Willens, sondern diesen müsstet ihr selbst Gott zuwenden, dann erst können die Lichtwesen an euch tätig sein. Und so wie ihr also Kraft und Hilfe begehrt, öffnet ihr euch auch dem Zustrom aus dem geistigen Reich. Und ihr werdet reich bedacht werden von göttlicher Kraft. und darum verweilet des Öfteren im Gebet. Sendet bittende Gedanken in das geistige Reich. Tretet dadurch in Verbindung mit diesem und seinen Bewohnern. Und dann vertrauet, dass ihr recht denken und handeln werdet. Denn eure geistigen Freunde schützen und betreuen euch, und sie verlassen euch nicht. Sie sind stets um euch und führen zu ihrer eigenen Beglückung den Auftrag Gottes aus, seine Kraft hinzuleiten zu jedem willigen Erdenkind, das diese Kraft begehrt. Amen.